Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم. Es sind noch, ich denke inshallah ta'ala, noch zwei Vorträge mindestens, ja, geht es sich aus inshallah ta'ala über die Aussagen von Abu Bakr, ja, die Ratschläge von Abu Bakr radiallahu anhu. Und dann inshallah ta'ala, wenn es soweit ist, Umar ibn Khattab radiallahu anhu und seine Ratschläge mit Allahs tabarak ta'ala erlauben, seine Nasa'ih, ja, seine Nasiha zu uns. Oder wir machen etwas, wenn es notwendig ist, inshallah ta'ala. Oder wir lassen diesen Vortrag nur, sagen wir mal, samstags. Und am Mittwoch nehmen wir etwas anderes, damit wir also zwei verschiedene Sachen machen, inshallah ta'ala, gleichzeitig. Ja? Wir werden sich das ausmachen mit Allahs Erlaubnis. Bis jetzt haben wir, denke ich, keine Probleme mit dieser Sache gehabt. Ja? Wie ihr wisst, barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, innamal a'malu bil khawatim. Die Taten sind entsprechend den Khawatim, also die Taten, mit denen du dein Leben versiegelst. Ja? Wenn wir sagen Khatem oder Khatim, ja, oder Khatim, es gibt mehrere Ausdrücke für einen Stempel. Ja? Und das ist das gleiche, was? Für Ring. Ring, ja, den man auf dem Finger trägt. Ja, den nennt man entweder Khatim oder Khatem oder Khatim. Es gibt mehrere Ausdrücke in der arabischen Sprache. Barakallahu fikum. Ja? Warum? Ja? Denn auf dem Ring waren deine Initialien drauf. Zum Beispiel, keine Ahnung, wie heißt du, Bruder? Mohammed. Steht hier Mohammed. Und dann, du schreibst einen Brief an Abdul Ghafur. Ja? Assalamu alaikum. Gibst du rein. Dann nimmst du Wachs von einer Kerze. Ja? Und dann nimmst du deinen Ring und drückst drauf und versiegelst, schließt also das Brief. Ja? Halas. Und dann weiß jemand, das ist original von Mohammed, weil Mohammed, nur er hat so einen Ring. Der Prophet hat so einen Ring gehabt, ja? Oder besser gesagt so einen Stempel. Ja? Drauf stand ja? Allah, Rasul, Mohammed. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ja? Siegel. Stempel, Siegel. Deswegen nennt man einen Ring Siegel. Das ist jetzt ein anderes Thema, das haben wir nur so mit Babi Al-Faida erwähnt. Nur als eine Faida nützen, dass du es weißt. Barakallahu fikum. Ja? Der Professor sagt, innama al-amalu bil khawatim. Ja? Oder innama al-amalu bi khawatimiha. Die Taten sind entsprechend den Siegeln. Ja? Diese Taten, mit denen du dein Leben versiegelst. Alas. Was ist besser, barakallahu fikum? Du arbeitest dein ganzes Leben lang gute Taten und am Ende beginnst du schlechte Taten zu machen und stirbst. Oder du machst dein ganzes Leben schlechte Taten und dann machst du Taube und beginnst gute Taten zu machen und stirbst mit diesen guten Taten und mit der Taube. Ja. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Abu Bakr radiallahu anhu sagt, oder besser gesagt, einer seiner Dua, die er in seinen letzten Tagen immer wieder gesagt hat, radiallahu anhu, war, Allahumma ja'al khayra zamani akhirahu. O Allah, lass oder mach, dass die beste Zeit, meine beste Zeit soll meine letzte sein. Meine letzten Tage sollen die beste Zeit meines Lebens sein. Abu Bakr radiallahu anhu, was war er vor dem Islam? War er ein Muslim oder nicht? Nur das will ich wissen. Er war kein Muslim. Abu Bakr war kein Muslim. Alle Sahaba waren keine Muslime vor dem Islam. Ja, der Prophet hat sie gerufen und die haben Islam angenommen. Und Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja, das ist das, was zählt. Deswegen sagt Omar, und ihr habt diese Überlieferung von Omar oft gehört, wo er sagt, der Islam wird Stück für Stück zerbröseln, auseinandergehen, wenn in den Islam Leute kommen, die Jahiliyyah nicht kennen. Er kennt die Jahiliyyah nicht. Er kennt das Böse nicht. Er kennt Kufr und Schirk nicht. Er kennt den Fassad nicht. Er ist aufgewachsen. Da beginnt der Islam zu zerbröseln. Die nächsten Generationen werden langsam das Böse annehmen, weil sie es nicht kennen. Und so geht der Islam verloren. Aber jemand, der den Kufr kennt, er ist im Kommunismus aufgewachsen. Was will jemand mir jetzt kommen und von Kommunismus erzählen? Oder von der Demokratie? Oder von Christentum? Oder von Judentum? Oder von Schirk? Oder von dem Schirk, den die Sufis machen? Oder von dem Schirk, den die Rafida machen? Oder den Schirk, den andere Muschikin machen? Jetzt kommt jemand und will dir darüber was erzählen. Erzähl mir nicht darüber. Ich weiß, wie böse das ist. Und wie schlecht das ist. Und wie verdorben und übel das ist. Ja? Deswegen habe ich ja auch Islam angenommen. Weil ich das Böse gesehen habe. Deswegen sind die besten Muslime die, ja, die den Übel dieser Dunya kennengelernt haben und ihn gesehen haben mit ihren Augen. Sie haben den Schirk gesehen. Ja. Du musst ihnen nicht erklären, ja Bruder, schon Schirk ist schlecht, weil das ist... Erzähl mir nicht von Schirk. Ich weiß, was Schirk ist. Ja. Also nicht, dass wir jetzt das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran über Schirk, und was der Professor mir sagt über Schirk, das ist jetzt eine andere Sache. Das wissen wir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sondern das, was du, wie du das Böse kennengelernt hast. Ja. Alle diese Sahaba waren vor dem Islam keine Muslime. Dann haben sie Islam angenommen, dann haben sie diesen Islam mit dem Kufr, in dem sie früher gelebt haben, sie haben ihn verglichen. Ja. Vergleich jetzt dein Leben, das du jetzt lebst, mit dem Leben, was du vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren oder vor 5 Jahren oder vor 2 Jahren gelebt hast. Du wirst ein bisschen vergleichen. Dann wirst du sehen, ey, der Unterschied ist groß. Wenn du sagst, ja, es gibt keinen Unterschied, dann hast du den Islam nicht verstanden. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Und das, was wirklich Sinn macht, ist, dass deine letzten Tage gut sind. Deine letzten Tage. Aber das Problem ist, wir wissen nicht, wann die letzten Tage sind. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Du kommst und sagst, ja, inshallah ta'ala, ich werde meine letzten Tage nützen, ich werde inshallah ta'ala viel Ibadah machen und ich werde viel, was weiß ich, gute Taten machen und sowas. Du weißt nicht, wann deine letzten Taten sind, ja, Rajul. Ja. Wann sind deine letzten Tage? Wann wirst du sterben? Wenn du wüsstest, morgen sterbe ich, dann wirst du dich inshallah ta'ala bemühen. Jemand kommt und sagt dir, du wirst in einer Woche sterben, dann wirst du dich bemühen. Aber das Problem ist, ja, wir wissen nicht, wann wir sterben. Deswegen, Abu Bakr bittet Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, ja Allah, lass oder mach, dass meine letzten Tage, meine letzte Zeit, die beste Zeit meines Lebens ist. Ja? Die beste Zeit meines Lebens, die letzten Tage. Ich bin gestorben und ich habe alles von mir gegeben, was ich konnte. Und ich bitte dich, lass meine besten Taten, die besten Taten, die ich tue, lass sie meine letzten Taten sein. Ja. Die besten Taten, die man tun kann. Lass sie, dass das meine letzten Taten sind. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Zum Beispiel, du gehst in den Dschihad und stirbst als Schahid. Das ist eine gute Sache. Allahu alam. Oder nicht? Ja? Ey, zum Beispiel. Oder du stirbst auf Sajda. Ja? Oder du ziehst Ihram an und sagst Labbaik Allahumma Hajjatan und dann gehst du Hajj und stirbst irgendwo im Tawaf. Die Leute zerquetschen dich mit ihren Füßen. Und man zieht dich raus und du hast die Farbe verändert, du bist blau überall. Die Leute haben dich zusammen gequetscht, zerquetscht. Und dann wirst du gebadet, in Kefen eingewickelt. Ah nein, eigentlich nicht. Derjenige, der Ihram hat, er wird in seinem Ihram begraben. Ja? Ein Sahabi war auf Arafah und er ist am Arafah vom Kamel runtergefallen und hat sich das Genick gebrochen. Der Professor sagt, tut ihn mit seinem Ihram eingraben, weil er wird als Mulabbi Yomul Qiyamah wieder auferstehen. Er wird auferstehen und er wird sagen, Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik. Zum Beispiel. Oder du stirbst, ha, kurz nachdem du deine Zakat gezahlt hast. Oder und so weiter und so weiter. Die letzten Taten deines Lebens sind die besten. Du stirbst nicht als ein Alkoholiker. Ha? Betrinkst dich irgendwo und unterwegs fällst du im Schnee und erfrierst. Und morgen findet man dich, du bist verloren. Was ist das für ein Tod, Yasemila? Oder du stirbst an Überdosis. Ja? Oder du machst Sina und man findet heraus, du hast AIDS. Und dann stirbst du an AIDS, Yasemila. Ja? Verstehst du mich, barakallahu fikum? Ganz übel, Yasemila. Ja? Gestern habe ich von einem Sheikh einen Vortrag gehört. Er sagt, irgendein Typ irgendwo in Kuwait, im Arad, keine Ahnung, hat ein Mädchen kennengelernt und so, ja, sie haben sich ein paar Mal gesehen, gehört und so, war nur oberflächlich, nichts Besonderes. Na, Allahu alam, vielleicht lügt er. Al-Muhim, Er hat sie ein paar Mal angerufen, die hat sich nicht mehr gemeldet. Was war los? Keine Ahnung. Auf einmal rufen ihn die Mebahith an. Also, wie sagt man Mebahith? So Geheimdienst, da. Ruf ihn an, sagen, bist du der und der? Er sagt, ja. Kennst du dieses Mädchen so und so? Er sagt, ja. Er sagt, du musst sofort zu uns kommen. Wir haben ein Wörtchen mit dir zu reden. Er ist hingegangen. Also das könnt ihr finden, der Bill Al-Awe, der erzählt diese Geschichte. Er sagt, er ist hingegangen, kennst du sie? Er hat gesagt, ja. Er sagt, hast du was mit ihr gehabt? Ich sage, nein, nur oberflächlich, er lügt, damit er sich rauszieht aus der ganzen Sache. Sie haben Druck auf ihn gemacht, er sagt, nein, ich kenne sie wirklich nur so oberflächlich. Hast du was mit ihr gehabt und so, Geschlechtsverkehr? Und sagt, nein, nein, nicht, er lügt. Auf einmal sagen sie, und dann sagt er, warum, was ist los? Die sagen, na, das Problem bei dieser Frau, sie hat sich, sie hat AIDS, sie ist HIV-positiv. Und jetzt suchen wir Leute, die was mit ihr zu tun gehabt haben, weil sie ist jetzt geflüchtet. Wir finden sie nicht. Weißt du, sie geht und tut die muslimischen Jugendlichen, weißt du, damit infizieren. Als der das gehört hat, Allahs, er hat sofort geglaubt, Allahs. Aha. Jetzt ist es schon zu spät für Tauba. Okay, du kannst Tauba machen, dass Allah dir verzeiht. Allah wird dir natürlich verzeihen. Zweifellos. Aber so bitter kann Sünde sein. Bitter, wa yazen billah. Du glaubst, es ist süß. Es ist süß, jetzt süß, momentan, du spürst, mashallah, Genuss. Schmeckt gut. Aber dann später wirst du dafür büßen, wa yazen billah. Hasbun Allah wa ni'mal wakeel. Allah muss sagen, es gibt unzählige Beispiele für sowas. Ihr kennt ja den Gedicht, wie geht dieses Gedicht von Imam al-Shafi, rahimahullah ta'ala? Wieso habe ich das vergessen? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La khayra fi ladati min ba'diha naru. Wie geht das? Wer weiß es? La khayra fi ladati min ba'diha naru. Yalla. Ul. Ich habe das vergessen. Nur am Ende, also dieser eine Teil kann ich mich noch erinnern. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wieso kann ich mich nicht erinnern? Inna lillahi. تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها نار. ويبقى الإثم ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها نار. Kannst du dich erinnern, wie das beginnt? خير إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. Sagt Abu Bakr, اللهم اجعل خير زماني آخره. Oh Allah, lass das meine letzte Zeit, die letzte Zeit meines Lebens, die beste Zeit ist. Meine beste Zeit. Und die letzten Taten in meinem Leben, die besten Taten sind. Und lass, dass der beste Tag für mich der Tag ist, an dem ich dich treffe. Wallahi, diese Dua sollten wir auch machen. Weil nicht für jeden wird das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala gut ausgehen. Zum Beispiel der Prophet sagt, Man taraka salah, laqi Allah yawm al-qiyama wa huwa alayhi ghadban. Derjenige, der das Gebet aufgibt, er wird yawm al-qiyama Allah treffen und der wird auf ihn zornig sein. Es gibt auch andere Überlieferungen, wa huwa alayhi ghadban, Allah wird auf ihn zornig sein yawm al-qiyama. Wer zum Beispiel von seinem Bruder etwas stehlt oder wegnimmt, oder wer zum Beispiel über einen Muslim, wer seine Ehre beschmutzt, er wird Yawm al-Qiyamah Allah treffen, wa huwa alayhi ghadban, Allah wird auf ihn zornig sein. Deswegen sollten wir lieber, so wie Abu Bakr sagen, oh Allah, wir bitten dich, lass den Tag, an dem wir dich treffen, lass es für uns den glücklichsten Tag sein. Wallahi, wenn Allah an dem Tag auf dich zornig ist, wird es keinen guten Ende geben für dich, Wallah. Auf wen ist Allah zornig? La hawla wa la quwwata illa billah. Auf wen? auf Kuffar, auf Yehud, auf Mushrikin, auf wen noch? Auf Mutekabirin, auf Zalimin, auf die ist Allah subhanahu wa ta'ala zornig. Deswegen bittet Allah, bittet Abu Bakr radiallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, und lass den Tag, an dem ich dich treffe, Yawm al-Liqa'ik, lass es den besten Tag für mich sein, der glücklichste Tag für mich. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wie ihr wisst, Abu Bakr radiallahu anhu war ein Mann, der wirklich vorsichtig war, wenn es sich um Halal und Haram gehandelt hat. Bei uns ist das egal. Jemand kommt hier und sagt, ja Bruder, diese Sache, was dem Getränk oder im Essen ist so, ah, geh weg, ihr macht jetzt alles Haram. Es gibt auch solche, natürlich so ein paar Muslime, die sind wirklich nicht stur, sondern ehrlich gesagt krank, sie machen alles Haram, ist der. Ja, egal, das ist Haram, da drin ist. Wenn du keine Beweise hast, dann mach das, das ist Haram, dass du sagst, es ist Haram. Ja? Zum Beispiel, keine Ahnung, gegen einen Kipferl oder Semmel oder sowas. Die kommen und sagen, ja Bruder, ich habe gehört, in diesen Semmel sind Schweineohren drinnen. Bruder, gehört ist kein Beweis. Ja? Gehört ist, gehört, das zählt nicht. Bring Beweise und dann sagen wir, es ist Haram. Aber dass du solche Schubuhat verbreitest, ist Haram. Du verbreitest Lügen, du verbreitest etwas, für was du keine Beweise hast. Das ist Haram. Verstehst du mich, Barakallahu? Phobie nennt man das. Ja. Alles ist Haram, das ist da. Sogar Wasser ist jetzt Haram geworden für manche Leute. Ja. Darüber reden wir nicht. Sondern wir reden, dass man einfach vorsichtig ist. Abu Bakr, radiallahu anhu, ihr kennt ja die Geschichte von Abu Bakr. Er hat einen Diener. Ja. Ein Diener von Abu Bakr. Er hat vor Abu Bakr hat er bei einem Kahin gearbeitet. Was ist ein Kahin? Ein Wahrsager. Diese Wahrsager, die nehmen so Knochen und werfen und sagen, ah, du wirst, keine Ahnung, ein hübsches Mädchen heiraten. Ja? Die sagen meistens immer das Positive, sie sagen nie irgendwas Schlechtes, weil der bekommt wahrscheinlich kein Geld oder er bekommt auf die Fresse. Du wirst morgen sterben. Tuff. Ja, du wirst ein langes Leben haben und so. Al-Muhim, dieser hat bei diesem Sahir, bei diesem Zauberer oder Wahrsager hat er gearbeitet. Ja? Dieser Diener von Abu Bakr, bevor er zu Abu Bakr kam. Und er hat sich dort was verdient. Das, was er verdient hat. Was ist es? Halal oder Haram? Nehmen wir an, du arbeitest jetzt bei David Copperfield als sein Helfer. Ah. Was ist das für ein Geld? Ein Haram-Geld. David Copperfield ist nichts also im Vergleich zu diesen Wahrsagern. Er ist nur ein Vollidiot. Ah. Al-Muhim, du arbeitest bei einem Sahir. Als sein Diener, Arbeiter, was weiß ich was. Hast dir was verdient. Und dieser Diener hat etwas zum Essen gekauft. Und hat es gebracht zu Abu Bakr. Und Abu Bakr, radiallahu anhu, sie haben gemeinsam gegessen von dem. Ja? Und nachdem Abu Bakr gegessen hat, von dieser, die Sünde, die dieser Diener gemacht hat, okay, ist sie auf Abu Bakr übertragbar? Nein, sie ist nicht auf Abu Bakr übertragbar. Nehmen wir an, ich kaufe jetzt Schweinefleisch. Ha? Und ich lade dich zu mir ein. Und wir essen gemeinsam Schnitzel, Mashallah. Ich habe das so super gewürzt und sowas. Ha? Und du isst es. Warum? Weil du vertraust mir. Du fragst mich nicht, Bruder, von wo hast du das Fleisch? Weil das ist verboten. Ich bin ein Muslim. Und ich als Muslim habe alle Ehkam des Islams. Außer ich habe mit irgendeiner Sache gezeigt, dass das nicht so ist in diesem Fall. Er ist zwar ein Muslim, aber er kauft Fleisch überall. In dieser Sache kann man ihm nicht vertrauen. Ja? Du brauchst einen Beweis, dass du was? Den starken Beweis, Yaqin, und das ist mein Islam, ja? Die Ahkam des Islams. Du brauchst einen stärkeren Beweis, damit du diesen Hukm aufheben kannst. Du bist ein Muslim. Ja? Für mich. Alle Ahkam, alle Gesetze des Islams gelten für dich. Und die muss ich akzeptieren, so wie sie sind. Halas. Außer es gibt irgendeinen Beweis, was das Gegenteil beweist. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Zum Beispiel, er ist ein Muslim, aber er spricht sich herum, dass er lügt. Ja? Gäbe es diesen Beweis nicht, ja? Würde ich dich niemals fragen, oder ich würde niemals deine Geschichte prüfen. Du kommst zu mir, erzählst mir eine Geschichte. Ja? Die Leute erzählen von dir, es spricht sich rum, du lügst, hast oft gelogen. Ich werde deine Geschichte prüfen müssen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in ja'akum fasikum binaba'in, wenn euch ein Sünder mit einer Nachricht kommt, fatabayyanu, tut sie gut, prüfen. Ja? Wenn zum Beispiel ich zu dir komme und sage, hey Bruder, weißt du, dass Mohammed über dich Urschlechtes erzählt hat? Er hat über dich Urschlechtes erzählt. Was musst du zu mir sagen? Diese Aya. يا أهل الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علماء فعلتم نادمين. Du musst mir sagen, ich komme zu dir und sage, Bruder, weißt du, was Mohammed über dich erzählt hat? Die Ursachen, subhanallah. Er sagt, du bist so und so und so und so und so. Du musst als Antwort zu mir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, o ihr Gläubigen, wenn euch ein Fasik, ein Sünder kommt, mit einer Nachricht, dann überprüft sie gut, dass ihr jemandem nicht Unrecht tut und danach tut es euch leid, dass ihr ungerecht wart. Ja? Warum? Warum sagst du zu mir diese Aya? Weil ich habe gerade eine Sünde gemacht. Ich bin zu dir gekommen und habe gesagt, Mohammed hat über dich erzählt. Wie nennt man dieses Phänomen? Nemima. Nemima. Ich erzähle dir, was Mohammed über dich, damit ihr streitet. Und dann statt, dass du sagst, subhanallah, dieser Mohammed, der ist, du sagst das noch schlimmer über ihn. Ich habe es geschafft. Ja? Und du hast Sünde gemacht, genauso wie ich. Du hast mir geglaubt. Du darfst mir aber nicht glauben. Weil ich habe Sünde gemacht. Ich bin ein Sünder. Und einem Sünder darfst du nicht glauben. Ja? Verstehst du mich? Du musst überprüfen. Allah befiehlt dir, dass du diese Sache überprüfst. Genau das machen wir nicht. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu Fik? Verstehst du, wovon ich rede, Allahu Akbar? Ja? Alhamdulillah. Ich kaufe, wie gesagt, Schweinefleisch und du isst bei mir. No. Also wir sind noch immer bei Schweineschnitzel. Du isst bei mir. Ich bin für dich ein Muslim. Es gibt nichts, warum du an mir zweifeln würdest. Ha? Du isst normal. Du hast keine Sünde. Für dich ist alles halal. Die ganze Sünde trägt wer? Ich. Weil ich habe dich dazu verführt, sozusagen. Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Dann komme ich zu dir und sage, hey, ich habe dir Schweinefleisch untergejubelt. Wirst du jetzt beginnen? Nein, wirst du nicht. Du sagst, Allah, Qadar Allah, ma sha fa'al. Khair, kein Problem. Aber du hast hier bei mir, weißt du, einen Hakel. Ja? In der Zukunft, aber dann werde ich dir nicht mehr glauben können. Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Verstehst du das? Du trägst keine Sünde. Dieser Diener hat was bei einem Kahin früher verdient, ja, bei einem Wahrsager, bei einem Zauberer. Mit diesem Geld kauft er etwas und er und Abu Bakr essen. Dann sagt Abu Bakr zu ihm, von wo hast du dieses? Er sagt, ja, das habe ich verdient früher, als ich bei diesem Zauberer gearbeitet habe. Abu Bakr, was macht er? Er steckt sich den Finger in den Hals und er bricht alles, was er gegessen hat. Das hätte er aber nicht machen müssen. Abu Bakr hätte das nicht machen müssen. Halas, es ist schon drinnen. Halas. Ja, er hätte diesen Diener ein bisschen bestrafen können, je nach seinem Ilm, je nach seinem Wissen. Vielleicht war er ein Jahil. Ja? Kann man einen Jahil kann man nicht bestrafen. Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Ja. Aber das hätte er nicht machen müssen. Abu Bakr hat das gemacht. Aus Sicherheit, sicherheitshalber. Und da kommen wir jetzt also zu dieser Aussage von Abu Bakr. Und er sagt, Kunna neda aus Seba'ine Baben, haben wir letztens erwähnt, min al halal. كنا ندع السبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. Wir haben 70 Türen, ja, 70 Türen von Halal geschlossen, ja, aus Angst, dass wir nicht in eine Tür, 70 Türen von Halal haben wir geschlossen, dass wir nicht in eine Tür von Haram eintreten. 70 Sachen, bei denen wir wissen, die sind Halal. Wir haben sie nicht gemacht, aus Angst, dass wir nicht in Haram eintreten. Bei uns? Wie ist es bei uns? Ja? Alas. Hauptsache es ist nicht Kufr. Hauptsache man kann nicht sagen, er ist ein Kafir. Er macht alles. Wallahi ladim, ich erzähle euch eine Geschichte. Man hat damals einen Schwulen erwischt. Sein Bart, studiert an der Islamischen Universität, Wallah. Studiert an der Islamischen Universität. Auf jeden Fall, er hat sich herumgesprochen, die Studenten aus seinem Land, er ist auch aus einem bestimmten Land, will ich jetzt nicht sagen. Die Studenten haben ihn sofort geschnappt, haben sich hingesetzt, hast du es gemacht? Er hat gesagt, was läuft, Leute, ich habe ja nicht Kufr begangen. Schau, das ist eine Art von Verteidigung. Was ist mit euch? Ich habe nicht Kufr gemacht. Na, unglaublich. Ja? Unglaublich, auf diese Art und Weise. Subhanallah, Subhanallah. Heute, du kommst zu jemandem und sagst, Bruder, wieso machst du das? Halas, ich habe nicht Kufr begangen. Ist das Kufr? Was willst du von mir? Ja. Allahumustan. Früher die Salaf, die Sahaba, eine Sache, sie haben sie gemacht, weil sie Sunna ist. Und wir machen sie nicht, weil sie Sunna ist. Ja? Ach, das ist sehr Sunna, muss man nicht machen. Aber die Sahaba haben geguckt, wo was Ahli Sunna wa Jama'a Sunna, was ist Sunna? Sunna, das ist Din. Aber bei uns ist das Wajib oder Sunna, Bruder? Ja? Ständig Jahre kommen und sagen, ist das Wajib oder Sunna? Okay, wenn das Sunna ist, bedeutet das, mach es nicht. Sunna bedeutet Sunna, du sollst es machen, oder bedeutet Sunna, mach es nicht. Sunna bedeutet, du sollst es machen, Allahu Akbar. So haben die Salaf das verstanden. Es ist Sunna, wir machen es. Wir, wenn es Sunna ist, wir machen es nicht. Das ist eine Musibe, in der wir leben. La hawla wa la quwwata illa billah. Anstatt, wir nennen wir uns nicht Ahli Sunna, die Leute der Sunna. Die Leute der Sunna, aber machen nicht die Sunna. Ahl, was ist Ahl? Ahl, also Aslan bedeutet Ahl, Familie. Familie oder Angehörige. Angehörige kann man auch sagen. Wenn man sagt Ahlul Bayt, wer sind Ahlul Bayt? Die Familie von? Haus. Die Familie vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Bayt, Familie vom Haus. Aber hier meint man, Familie, Bayt bedeutet Haus. Ahlul Bayt, das sind die Familie vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Die Schia zum Beispiel, die Rafida, die sind auch Ahlul Bayt. Aber nicht Baytul Rasulillah, sondern Baytul Abyad. Das weiße Haus. Also Familie von weißem Haus. Ahlul Baytul Abyad. Nicht Ahlul Baytul Rasulillah. Die Schia kommen immer und sagen, ja, Ahlul Bayt, Ahlul Bayt, die Familie des Propheten. Wir sagen, genau, ihr seid Ahlul Bayt, aber Ahlul Baytul Abyad. Ihr seid Ahl von weißem Haus. Wo ist weiße Haus? Washington. Gut. Jeder soll das von uns wissen. Dass du dich nicht irgendwo verirrst und dann landest du, keine Ahnung, irgendwo in Michigan oder Chicago. Allah muss da. Ja, okay. Ja? Habibi, wir reden von der Zukunft und wir glauben an die Akhbar und Rasulullah s.a.w. oder nicht. Ja? Das, was der Prophet s.a.w. mit Wahi von Allah also vorhergesagt hat, was passieren wird. Wir glauben fest daran, inshallah ta'ala. Ja, und wir zweifeln nicht, dass irgendein Bruder eines Tages in unserer Zeit oder irgendwann einmal in 50 oder in 100 Jahren oder mehr oder weniger, inshallah ta'ala, er wird nach Baytul Abyad marschieren und die schwarze Flagge wird dort stehen, inshallah ta'ala. Und nicht diese hässliche Clown-Flagge. Ja, wie glaubt man das? Ist das ein Verbrechen? Das ist kein Verbrechen. Dass ich das jetzt nicht machen kann, weil ich schwach bin. Das bedeutet nicht, dass ich nicht glaube, dass das eines Tages passieren wird, inshallah ta'ala. Und das wird mit Allahs Tabarak Ta'ala Erlaubnis passieren und wir glauben fest daran. Abu Bakr radiallahu anhu sagt, wir haben 70 Sachen verlassen, die normalerweise halal sind, aus Angst, dass wir nicht in halal eintreten. In haram, dass wir nicht in haram eintreten. Bruder, das ist halal, das ist. Vielleicht ist diese Sache halal, aber ich habe Angst, dass sie mich nicht in haram führt. Dass sie mich nicht in Haram führt, diese bestimmte Sache. Dass ich nicht durch diese Sache Haram später begehe. Ja, es gibt unzählige Beispiele für sowas. Wer kann mir ein Beispiel nennen? Ich will nur sehen, ob ihr zuhört oder nicht. Seid ihr dabei? Ja, irgendeine Sache, sie ist normalerweise Haram, aber du machst sie nicht, damit du nicht in Haram gerätst. Sonnengebet zum Beispiel, wenn die Masjid betreten, in der Zeit, das Gebet verboten. Nein, so andere Sachen, Sachen, die wirklich... Käse? Nennen wir ein Beispiel. Nein. Entweder wir sagen, es ist halal oder es ist haram. Und dann, je nachdem, was du genommen hast von den Meinungen der Ulema, nach dem handelst du. Das meine ich nicht. Sondern zum Beispiel... Hajj zum Beispiel. Wenn du den schwarzen Stein berührst. Entschuldigung. Das ist ein sehr gutes Beispiel, subhanallah. Zum Beispiel... Viele Muslime, wenn sie Hajj sind, sie wollen den schwarzen Stein berühren. Okay? Aber dort ist Sahma. Ur viele Leute stoßen sich. Und du sagst, Halas, ich berühre den schwarzen Stein, weil das ist Sunna. Aber, wie gehst du? Den mit Ellbogen, den mit Ellbogen, den. Ha? Und du hast den schwarzen Stein berührt. Du hast es zwar getan, aber da hast du Katastrophe gemacht. Ha? Du hast Leute dort, wie sagt man das? Belästigt, subhanallah, hast Leute gestoßen, getreten, hin und her. Du lässt es. Du sagst, nein, ich berühre den schwarzen Stein nicht. Hauptsache, ich belästige niemanden von den Mu'minin. Und hier bei Beitillahil Haram, subhanallah. Du wolltest was sagen? Zum Beispiel bei Tiere schlafen. In Österreich wird das mit Elektro, sagt man das, gemacht. Ja. Und zuerst Elektro und dann geschlafen. Ist das Haram oder Halal? Wenn man ein Tier mit Elektroschock tötet, bewusstlos macht, dann, wenn man das Tier bewusstlos macht, okay, aber das Tier steht dann wieder auf. Okay, du nimmst jetzt ein Schaf mit Strom und es fällt runter. Dann lässt du es einige Zeit oder du, keine Ahnung, auf jeden Fall Schaf steht von alleine wieder auf. Das mit dem Strom, was du gemacht hast, das ist Haram. Aber das Fleisch, wenn du es schneidest, wenn du schlachtest, ist Halal. Verstehst du mich? Das Fleisch ist Halal, aber die Art, wie du das gemacht hast, ist Haram, es entspricht nicht der Sunna. Du hast das Tier mit Strom verletzt. Aywa. Das ist Haram. Du gewachsen, oder? Dieser Mann war, der Tier geschlachtet, ich habe ihm extra gesagt, wie machst du das? Er hat gesagt, wenn es, wie sagt man das, Ramadan-Zeit ist, er schlachtet das, wie sagt man das, die machen Beine fest, die schmeißen selber runter und schlachten, wie es sein muss in Islam. Okay. Und die haben gesagt, wir haben große Feld in Merk ist das. Und da gibt es wenige Arbeiter. Und die haben gesagt, wir haben keine Kräfte, um diese Tiere herunter zu schmeißen. Und darüber elektrisieren sie, fallen runter und dann schlachten. Wie gesagt, diese Sache ist Haram und man sollte eigentlich sowas meiden. Weil wenn man das nicht. Nicht essen dann, ja? Na, das Fleisch ist Halal. Er hat es ja, das Tier ist ja lebendig. Und wenn man ein lebendiges Tier schlachtet, okay, ein Muslim, der betet, schlachtet also ein lebendiges Tier, dieses Fleisch ist halal. Aber die Art, wie er das gemacht hat mit Strom, ist haram. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Es entspricht nicht der Sunna. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, solche Sachen sollte man meiden. Damit die Leute eine Lehre daraus ziehen und damit sie aufhören. Wir haben wenig Kräfte. Ja, du willst nicht noch einen Arbeiter bezahlen. Deswegen hast du wenig Kräfte. Komm, zahl noch einem, dann wirst du mehr Kräfte haben. Aber nein, es geht nur um Dunya. Ach, Haram, ein bisschen, kein Problem. Nein, nein, nein, wir kaufen nicht bei dir. Warum so? Wir boykottieren dich. Nimm noch einen Arbeiter und mach alles korrekt nach Sunna, dann kaufen wir bei dir. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Weil wenn man die Leute nicht auf eine bestimmte Sache aufmerksam macht, wenn man sie nicht ein bisschen bestraft, in dem Sinne, also nicht bestraft, also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auf diese Art, dass du ihn bestrafst, mit, zum Beispiel mit Boykott, zum Beispiel, dass du ihn sanktionierst auf eine bestimmte Art und Weise, dann wird das nie lernen. Wir werden alle einfach, Bruder, nein. Das ist aber auch ein gutes Beispiel. Halas, wir kaufen nicht bei ihm. Ja. Wer weiß, ob dieser Schaf wieder aufstehen wird. Ja, vielleicht tut er zu viel, wollte dort drehen, bumm, Schaf fällt runter. Ja, sagst du, warten wir, vielleicht steht der Schaf. Nein, Bruder, wir müssen schlachten. Wieso hast du es so eilig? Das Schaf bewegt sich ja nicht. Aber dass die Frage ist, wenn es tot ist und wenn er auch das weiß, dass er weiß, dass es besser reingeht und das Schaf verkauft. Wenn das Tier tot ist mit dem Strom und er schlachtet es, dann ist das eine Sache. Haram ist das Fleisch. Das zweite Problem, was er noch dazu hat, ist was? Haram, dass er es verkauft. Okay? Dritte Sache. Haram, Betrug der Muslime. Dieser Mann ist, und Allah muss dann. Aber Alhamdulillah, ehrlich gesagt, über solche Leute mach ich mich keine Gedanken. Mache ich mir keine Sorgen. Warum? Früher oder später wird Allah subhanahu wa ta'ala sie bloßstellen. Es gab viele, die halal verkauft haben. Später hat sich herausgestellt, es war nicht Haram, Halal. Und dann, du hast dein Vertrauen der Muslime missbraucht und die glauben dir nicht mehr. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Es gibt zum Beispiel jemand, wenn er Koran in der Moschee liest, ist eine Halal-Sache oder nicht? Eine super Sache. Aber du liest laut, wenn man laut Koran liest, ist es besser. So lernst du besser Koran lesen. Du hörst dich selber. Und irgendwas stimmt nicht. Du sagst irgendwelche Buchstaben nicht so, wie es sich gehört. Oder du machst Längen irgendwo dort, wo es keine Länge gibt. Wenn du jemand anderen hörst, einen Chef, wie er Koran liest, das klingt irgendwie ganz anders. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? In der Moschee sitzt du und liest laut, aber dort sind ein paar Muslime, die beten. Und du störst sie mit dem Gebet. Was sagst du? Sag, na, ich werde lieber, ich lasse die sein. Ich lese ganz leise, ja, damit ich die dort nicht störe. Ja, ich verlasse diese Sache, obwohl sie halal ist, ich verlasse sie aus Angst, dass ich nicht irgendwem, ja, dass ich nicht die Beten den störe, weil das wäre dann haram. Auch wenn du Koran liest, ist es haram. Ich stehe da und bete und du liest ganz laut Koran und ich weiß selber nicht, was ich jetzt lese, ich muss dir zuhören. Ja. Das ist haram, du störst mich beim Beten. Verstehst du das? Und du sagst, na Allah, ich lasse es, damit ich nicht in Haram eintrete. Das, Alhamdulillah, diese Sache ist ganz einfach. Aber worauf wollen wir hinaus? Aywa. Wollt ihr das? Ja. Gib einfach weiter. Wofür ist das? Fragen? Kann jemand aufschreiben? Barakallahu fik. Ich schaue nicht. Okay, wollen wir weiter, inshallah ta'ala? Ja. Ihr müsst nicht reden. Nur einfach weitergeben, wenn du was schreiben willst. Wenn nicht, fertig. Aywa. Sagt Abu Bakr radiallahu anhu. Ein al-wada' al-hasanatu wujuhuhum. Al-mu'jibuna bi-shababihim. Wo sind die schönen, sauberen Gesichter? Ja? Wenn wir sagen, schönes, sauberes Gesicht, dann meinen wir, an seinem Gesicht sieht man den Wohlstand. Ja. An seinem Gesicht sieht man den Wohlstand. Zum Beispiel, er ist nicht braun gebrannt. Es gibt braun gebrannt, zum Beispiel Arbeiter in Saudi-Arabien, die auf der Baustelle arbeiten. Das sind Pakistaner, Afghanen, Bengalen. Ja. Wenn er in die Moschee kommt, in Harem, ja, er ist ganz braun gebrannt von der Hitze, weil er in der Sonne arbeitet. Ja. Weil er arbeitet so. Und so ist er, also mit halb geschlossenen Augen in der Sonne. Ja. Aber wenn er in der Moschee ist, er muss das nicht machen. Sieht man hier so weiße Linien. Diese weißen Linien wurden nicht braun. Ja. Wurden nicht braun, diese weißen Linien. Ja. Man sieht an seinem Gesicht, ja, dass er wirklich ein schweres Leben hat. Aber bei uns zum Beispiel sieht man, dass wir ein gutes Leben haben. Ja. Oder nicht? An unseren Gesichtern sieht man den Wohlstand. Ja. Sagt Abu Bakr, einen Wada'ul Hasana Wujuhum, wo sind die mit den schönen Gesichtern, also an denen man diesen Wohlstand sieht? Al-Mu'jibuna bi Shababihim, die so stolz auf ihre Shababie waren, ja? Jung und stark und Mashallah und, ja? Wo sind diese Leute? Einen Muluk, Al-Ladina Benul Madain, wo sind diese Könige, die Madain einst gebaut haben? Wa Hassanuha bil Hitan, und die um Madain rundherum große, also Mauern, Festungen gebaut haben. Ein alladhina kanu yu'tuna al-ghalabata fi ma'watin al-harb. Wo sind die, die im Krieg immer die Oberhand hatten? In einer Schlacht haben sie immer gewonnen. Wo sind diese mächtigen Armeen, diese mächtigen Leute von früher? Qad tada'da'a bihim ad-dahr. Tada'da, wisst ihr, was tada'da bedeutet? Bedeutet, etwas zu Trümmern machen, zerstören. Ja, auseinandernehmen, ja, demolieren. Kat tada'ta abihimul ard. Ad-dahr. Die Zeit hat sich zerstückelt. Die Zeit hat sie auseinandergenommen. Jeder muss sterben. Und was passiert dann mit der Zeit aus seinem Körper? Nichts bleibt. Die Zeit zerstört ihn. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa'asbahu fi dhulumati al-qubur. Sie sind jetzt in der Dunkelheit ihrer Gräber. Sie sind in der Dunkelheit ihrer Gräber. Al-Waha, Al-Waha, An-Naja, An-Naja. Deswegen, das ist eine Art und Weise, gibt Acht, seid vorsichtig und achtet auf das, was euch morgen retten wird. Ja? Achtet auf das, was euch retten wird. Wo sind diese ganzen Mächtigen? Alexander Makedonski, der Große. Wo ist dieser Schwule? Wo ist er jetzt? Er war schwul, das weiß jeder. Also wir haben nichts. Ja, wo ist Genghis Khan? Ja, wo sind die mächtigen Herrscher von? Wo ist Pharaon? Wo ist Haman? Ja, wo ist Stalin? Ja, wo ist Lenin? Wo ist Adolf Hitler? Wo ist, was weiß ich, wer noch? Ja, wo sind diese mächtigen Leute? Allahu Akbar. Wo sind die Meda'in? Ja, wo ist das Volk von Ad? Die waren riesig, 30 Meter groß waren sie. Mächtige Leute, Habibi. Wo waren diese Leute? Wo sind sie jetzt? Alle weg. Wo sind diese Leute, die bei einer Schlacht immer gewonnen haben? Keiner konnte sich denen in den Weg stellen. Wo sind diese Leute? Die gewinnen jede Schlacht. Die sind alle in der Dunkelheit ihrer Gräber. Allahu Akbar. Und das wird mit jedem passieren. Auch in unserer Zeit. Diese ganzen mächtigen Leute, die überall jede Schlacht gewinnen und mashallah alles bombardieren und Drohnen schicken. Drohnen ohne Pilot. Und bombardieren und Leute töten und machen, was sie wollen und jeden abhören. Und was wird mit ihnen, barakallahu fikum, passieren eines Tages? Wenn sie ewig leben? Sie werden nicht ewig leben. Wir werden auch nicht ewig leben. Keiner wird ewig leben. Alle werden sterben. Aber der Unterschied ist, dass wir keine Angst vom Tod haben. Und dass wir überzeugt sind, dass es einen Leben nach dem Tod gibt. Und für Mu'minin, wallahi khair, und für Kafirin, keinen größeren Scherr wird es geben für die. Für Kafirin wird es ganz übel sein. Deswegen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, das ist das, worauf Abu Bakr die Sahaba aufmerksam macht. Wo sind diese ganzen mächtigen Leute? Er hat Macht, er ist stark, wo ist er? Er ist jetzt im Grab. Alles, was war, das wird ihm nichts mehr nützen. Und wir, uns wird es auch nicht nützen. Ihr kennt ja die Geschichte von Hassan al-Basri, als er zu Hajjaj ibn Yusuf gekommen ist. Die diese Geschichte erwähnen, sie sagen, wallahi, wir haben nur gewartet, er wird ihn auseinander, er wird ihn sofort mit dem Schwert schlagen und er ist tot. Hassan al-Basri sagt zu Hajjaj ibn Yusuf, zwischen dir und zwischen Adam a.s., wie viele Väter gibt es? Er sagt, kathir, viele. Er sagt, und wo sind diese ganzen Väter? Er sagt, die sind tot. Er sagt, okay. Was bedeutet das? Du wirst auch eines Tages sterben, egal wie mächtig und stark du bist. Halas, das musst du doch verstehen. Du weißt, zwischen dir und zwischen Adam, der Vater der Menschheit, zwischen mir und zwischen Adam sind viele Väter, zwischen mir und zwischen ihm. Wo sind die alle? Alle sind tot. Bedeutet das, ich werde ewig leben? Du wirst auch sterben. Wieso können wir nicht aus dieser Tatsache, wenn wir jede Sache für zweifelhaft nehmen, skeptisch oder für eine Lüge halten, dass du eines Tages sterben wirst, wie kann man das vergessen? Und wir sehen es tagtäglich, subhanallah. Aber wir tun wirklich so, als ob wir niemals sterben werden. Wir glauben, wir werden niemals sterben. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sagt Abdurrahman ibn Auf, ich bin zu Abu Bakr radiallahu anhu reingekommen in sein Zimmer, als er krank gelegen ist, kurz bevor er gestorben ist. Hat noch jemand Fragen? Kann ich einen Zettel geben? Ja? Kein Problem, das machen wir dann, inshallah. Wir erwähnen noch diese eine Überlieferung, dann schauen wir mit den Fragen, mit Allah Salamis. Abdurrahman ibn Auf. Wer ist Abdurrahman ibn Auf? Einer der Sahaba, dem der Prophet Jannah versprochen hat. Er starb übrigens an was? An Pest. Als sich Pest verbreitet hat in einem Land, hat es ihn auch erwischt und ist gestorben. Abdurrahman ibn Auf war einer der reichsten Sahaba. Der Prophet hat befohlen, wenn irgendwo Pest auftritt und du bist da, dann renne nicht weg. Aus dieser Sache, zum Beispiel nehmen wir an, hier in Österreich bricht eine Epidemie aus, eine Pest. Und es ist schon ausgebrochen. Dann darfst du nicht davon rennen. Weil vielleicht bist du infiziert und du weißt es nicht, rennst in ein anderes Land und du verbreitest es dort. Du bleibst da. Deswegen haben die Kuffar von den Muslimen diese Sache genommen und nennen es heute wie? Unter Quarantäne. Unter Quarantäne einen Kranken stecken. Warum? Du darfst sie nicht miteinander vermischen. Genauso macht man das mit den Kamelen. Ein Kamel beginnt, Schaum kommt dir aus dem Mund, wächst dir aus den Augen und sowas. Du schnappst es sofort und sperrst es alleine dort. Sonst werden die anderen Kamele auch infiziert. El-Muhim Abdurrahman bin Auf starb an dieser Sache, habe ich nur so nebenbei erwähnt. Er sagt, als ich zu Abu Bakr reingekommen bin, als er todkrank war, sagt er zu mir. Also ich habe Salamu alaikum zu ihm gesagt. Er sagte zu mir, Ra'aytu dunya kad akbalat wa lamma tuqbal wa hiya ja'iya. Er sagt, Wallahi, ich habe die Dunya gesehen. Ich habe die Dunya gesehen, die kam zu uns entgegen. Abu Bakr sitzt in Medina als Khalifa der Muslimin und die Muslime bringen jeden Tag kommt Ghanima, kommen Nachrichten über Eroberungen und Siege, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Muslime, Wohlstand, Reichtum, Gold, Sklaven, Sklavinnen und so weiter. Abu Bakr sagt, ich habe die Dunya gesehen, wie sie zu uns gekommen ist. Und nicht nur das, sie hört nicht auf. Die Dunya wird sich für die islamische Umma öffnen. Die wird da sein. Und sie kommt. وستتخذون سطور الحرير ايوه ونداج وايش ونضائد الديباج und ihr werdet Seide zu euch nehmen, so werdet ihr so, also in so einem großen Wohlstand werdet ihr leben, ihr werdet Seide benutzen, nicht mehr solche billigen Stoffe, sondern Seide, das teuerste. Übrigens, wenn wir über Seide sprechen, Seide ist haram für Männer, das wissen wir. Ja? Aber welche Seide? Nur echte Seide. Ja? Nur echte Seide. Nur echte Harir. Diese natürliche Harir, was man, keine Ahnung, von was man das baut, irgendwelche Spinnen oder Käfer, die. Ja? Diese künstliche Seide, die man aus Dings macht, aus Kunststoff, aus dieser von Naft, von Erdöl, diese synthetische und sowas. Diese synthetische Seide ist überhaupt nicht Seide. Ja? Aber echte Seide, Harir, echte Seide, ist für Männer haram. Das wisst ihr, barakallahu fikum. Hat der Prophet a.s.w. verboten. Für Männer, für Frauen ist es halal. Ja? Echte Seide ist haram. Aber diese synthetische, diese künstliche Seide, das ist überhaupt nicht Seide. Svila. Was ist überhaupt Seide? Seide, Habibi, werden wir ein anderes Mal erklären. Ein Stoff, ganz dünn. Durch den Wind kann man die beste Seide werden. Weiß ich jetzt nicht, aber jetzt wollen wir nicht. Abu Bakr sagt, ihr werdet also beginnen, Seide zu euch zu nehmen und ihr werdet euch Polster aus Seide machen. Polster und Mashallah. Wa ta'lamuna dajaa yasuf al Adri, und ihr werdet eure Betten, Bett aus Adri kommt von also Aserbaidschan, Azeri sagt man bei uns, Azeri, aus aserische Wolle, aserbaidschanische Wolle werden eure Betten sein. Und das wird euch unangenehm sein, ungemütlich. Ihr werdet euch so dieser Dunya, wie sagt man das, ergeben, sogar diese aserbaidschanische Wolle wird für euch schmerzhaft sein, sozusagen. Wie zum Beispiel, ihr kennt ja diese Geschichte von dieser Prinzessin und dieser Erbse. Kennt jemand diese Geschichte? Die Prinzessin auf der Erbse. Genau, die Prinzessin auf der Erbse. So sehr werdet ihr euch dieser Dunya ergeben. Solche schönen, also wie sagt man das, so ein schöner, also Schlafbett oder Schlafplatz, ke'enne ahadukum ala Haski Sa'dan, als ob jemand von euch auf Dornen schlafen würde. Heute zum Beispiel, Klimaanlage, was weiß ich was. Wir reden nicht von Sachen, die sein müssen, sondern wir reden von Sachen, die Allahs, Allahumustan, Wohlstand, in dem wir leben, dieser Wohlstand, Wallahi, hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Sklaven dieser Dunya. Wallahi ladim, wir können reden, was wir wollen. Sklaven dieser Dunya. So sehr lieben wir diese Dunya. Wallahi, derjenige, der nicht bereit ist, sich von dieser Dunya loszusagen, Wallahi, er wird es bitter bereuen. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Dunya aus unseren Herzen vertreiben. Aber wir müssen schon zugeben, dass die Dunya hat wirklich sich tief in unseren Herzen verankert. Deswegen, wir haben so Angst um unsere Dunya. Wir haben so Angst, dass wir nicht verlieren unsere Dunya. Allahumustan. Und Wallahi, auf das hat Abu Bakr die Sahaba aufmerksam gemacht. Vor dieser Sache hat er sie gewarnt, die Sahaba. Und was ist mit uns, Subhanallah? Wie viele Kleidungsstücke haben wir zum Beispiel? Wie viele Paar Schuhe haben wir? Wir haben Winterschuhe, wir haben Schuhe für, wie heißt das, für Sommer, für, wir haben Schuhe für Sport, wir haben Schuhe für, wir haben Schuhe für Frühling, wir haben Schuhe für haben, Allah Mustan. Und wir wollen immer mehr, immer mehr. Wie viele Jacken haben wir? Allahu Akbar. Wie viele? Na, sammeln, sammeln, noch mehr. Wie Hamster sind wir geworden. Wir sammeln. Allahu Mustan. Aywa, dann sagt Abu Bakr radiallahu anhu, فَوَاللَّهِ لَإِنْ يَقْدِمَ أَحَدُكُمْ فَيُدْرِبَ أُنُكَهُ فِي غَيْرِ هَدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُسْبِهَ فِي غَمَرَةِ الدُّنْيَا. Und dass einer von euch davon geht, von zu Hause weggeht und sein Kopf wird ihn mit einem Schwert abgeschlagen, abgehakt. Fi gairi haddin. Was bedeutet fi gairi haddin? Had ist eine islamische Strafe. Nicht in islamischer Strafe, etwas anderes. Fi gairi haddin. In etwas anderes, nicht in islamischer Strafe, sagt Abu Bakr. Was ist das wohl, barakallahu fikum? Esch? Aywa, fi sabilillah. Zum Beispiel, du gehst jetzt, begehst irgendeinen Blödsinn und die verurteilen dich. Tötest einen Muslim, du wirst getötet. Das meint nicht Abu Bakr, sondern Abu Bakr meint, dass du fi sabilillah gehst und dass du dort umkommst, dass du dort stirbst. Wallahi ist viel besser für dich, als dass ich diese Dunya, dass du fi ghamarati Dunya, dass du in dieser Dunya richtig ertrinkst. Allahu Mustan. Und wir ertrinken gerade in dieser Dunya. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Der Prophet, alayhi salatu wa salam, hätte der reichste Mann sein können in seiner Zeit. Omar radiallahu anhu sagt zu ihm, Wallahi, ja Rasulullah, schau, Kisra und Kaiser, sie haben goldene Betten. Wallahi, wir können dir das alles leisten, alles, was du willst. Er sagt, ja Omar, ihnen gehört diese Dunya und uns gehört die Akhira. Die wollen sollen die Dunya nehmen, wir brauchen diese Dunya nicht. Uns gehört die Akhira. Das Problem ist aber, die Kuffar haben die Dunya, aber wir verlieren auch die Akhira, Allahu Akbar, weil wir uns mit den Kuffar um die Dunya streiten. Allahu Mustan. Wir wollen die Dunya, sollen sie die Dunya nehmen? Wir brauchen die Dunya eh nicht. Die Dunya wird eines Tages verfaulen, Wallahi, wie ein Apfel. Nimm einen Apfel und stell es dort für 10 Tage irgendwo am Fensterbrett. Wirst du sehen, was mit ihm passiert. Es wird blau, grün, dann kommt so eine Flüssigkeit raus aus ihr und dann. Du willst mit ihr nicht. So ist Dunya. Ja, am Anfang, mashallah, wenn sie sich öffnet, hast du alles, mashallah. So. Aber dann wird die Dunya weg sein. Und du hast keine Akhira. Und das ist das Problem. Wenn du die Dunya ist da. Aber das Problem ist, die Dunya hat uns von der Akhira abgehalten, subhanallah. Allahu Mustan, möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Hal bessern. Inna lillahi wa inna ilayhi rajun. Ich würde gerne noch weiterlesen, nur haben wir da ein paar Fragen. Deswegen, ich glaube, dass wir keine Zeit haben. Inshallah, wir hören hier auf. Inshallah, und das nächste Mal erzählen wir euch mit Allahs Erlaubnis eine Aussage von Abu Bakr, wo er sagt, Ma la khayre fi. Sachen, in denen es keinen Khair gibt. Sachen, in denen nichts Gutes steckt. Da erinnert euch, weil das nächste Mal, vielleicht könnte es sein, dass ich vergessen habe, wo wir stehen geblieben sind, inshallah ta'ala, könnt ihr mich daran erinnern. Was werden wir das nächste Mal erzählen? Ma la khayre fi. Sachen, in denen es nichts Gutes gibt. Alas? Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.